Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Horror, Angst und Panik. Für Fans von Thrillern und Krimis sind diese Emotionen eine Freude. Für Fans der deutschen Sprache können sie das aber auch sein. Lernen Sie Ausdrücke zur Angst im Alltag. Schockieren Sie Ihre Freunde mit eleganten Präpositionalfragen. Und testen Sie Ihr Deutsch und Ihre Nerven bei einem Quiz. Vor einem bayerischen Samurai könnte man sicher genauso Angst haben. Julian Ignatovic hat ihn trotzdem für unsere Reportage besucht. Was Ihr Deutsch außerdem schrecklich gut machen wird? Eine Ode an den genialen Albert Einstein. Reservierungen im Restaurant und spezielle Adjektive in Kombination mit Nomen. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Frei für Väter und Land in Gefahr. Hören Sie zu diesen Themen zwei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Was wollten die Organisationen mit ihrer Initiative eigentlich erreichen?